schieß. Die Pistole an der Hand, gut geladen, Rücken angespannt, denn ich scheiß auf den Bigladen. Ich zieh das Kokain ganz gestreckt, meine Nase ist voll, ich komm nicht weg vom Fleck. Junge, sag mir, wer du bist kein krasser Typ, denn wenn du dich mit mir anlegst, bist du für mich ein kleines Stück. Ich hör nicht wie Cordon Sport Massenmord, ein Krüppelkind wie du landet im Hasenchor. Zeig mir deine Frisur, zeig mir deine Figur, kannst du Deutsche Cabana, ich scheiß auf deine goldene Uhr. Was bist du nur, so stur wie Dieter Bohlen? Zeig mir seinen Eingang, ich werd jetzt ein Arsch versohlen. Und wenn ich euch bin Berg, ich schreibe diese Texte ganz allein. Schiss deine Frau, schiss deinen Mann, denn ich ziehe meine Lines. Ich werd dich verfluchen, deine Freundin suchen. Du wirst ganz rot am Kopf, genauso wie Erdbeerkuchen. Ich setz mich auf, schaue in den Spiegel rein. Klick, klack, banging, hörst du diesen toten Schreien? Das hier ist gar ein wildes Ghetto in dir. Ich hab es geschafft, ich bin ganz oben wie ein Vampir. Realität spielt keine Rolle. Ich setz mein Helm auf wie Beamtenkontrolle. Guck mal, ich stand, wer sich spreizt seine Beine gern. 1, 2, 3 oder ist sie 100 Scheine wert? AMD, das Ghetto in dir. Doch bei mir steckt mehr Ghetto als bei dir. Guck mal, ich stand, wer sich spreizt seine Beine gern. 1, 2, 3 oder ist sie 100 Scheine wert? AMD, das Ghetto in dir. Doch bei mir steckt mehr Ghetto als bei dir. Bei mir steckt mehr Ghetto als bei dir. Kein anderes will, denn nur Auburn ist mein Revier. Du Junge kannst nicht rappen, du Junge hast kein Flow. Was willst du später werden? Du sagst, I don't know. Ich wollte dich nicht dissen, denn ich hab keinen Grund. Du läufst jedem hinterher wie ein Bandenhund. Ich hab ein Mic und ein Programm. Doch bei mir kommen mehr Bitches, hast du Autogramm? Mörder das, krass angezogen. Jede Jacke, Air Max, ich steh auf dem Boden. Du hast ein Problem mit mir, komm, sag es mir. Mein Kommentar leck meine Hoden. Ein Schlag ins Gesicht und das reicht mir. Heilig gehst du nach Haus und putzt deiner Mutter das Geschirr. Nein, es ist nicht leicht zu wissen, wer der Sahne ist. Er ist dieser King, nicht wie du, ein Apothekenlehrling. Ich hab meine Jungs und meine Familie. Wir gehen den gleichen Weg wie eine Linie. Du bist einmal dort und mach mal fort. Im Gegensatz zu dir hab ich ein Baby und kein Wort. Denn jeder muss wissen, dass ich ein Schipper bin. Einfach so der King, der Prinz und ein Ficker bin. Ich war BMW, du fährst Ford. Kennst du diesen Spruch noch? Ford ist Mord. Guck mal, ich stand, wer sich spreizt seine Beine gern. 1, 2, 3 oder ist sie 100 Scheine wert? AMD, das Ghetto in dir. Doch bei mir steckt mehr Ghetto als bei dir. Guck mal, ich stand, wer sich spreizt seine Beine gern. 1, 2, 3 oder ist sie 100 Scheine wert? AMD, das Ghetto in dir. Doch bei mir steckt mehr Ghetto als bei dir. Ich spreiz seine Beine gern. 1, 2, 3 oder ist sie 100 Scheine wert? AMD, das Ghetto in dir. Doch bei mir steckt mehr Ghetto als bei dir. Guck mal, die Schlampe, sie spreizt seine Beine gern. 1, 2, 3 oder ist sie 100 Scheine wert? AMD, das Ghetto in dir. Doch bei mir steckt mehr Ghetto als bei dir.